5. Hier ist Hartmann von Euromedia. Hören Sie, unser Kopierer funktioniert nicht mehr. Wir brauchen dringend einen Techniker. Bitte schicken Sie einen von Ihren Serviceleuten. Ich hoffe, heute Vormittag kann noch jemand vorbeikommen. Es ist wirklich dringend.